der Frühling Blumen blüht, und ihr Bäumen werden grün, wenn die Grasen singt im Wald und das Jägerswarge schallt, und der Sommersonne grüßt und im Feld der Mond erblüht, wandern wir durch Wald und Feld. Ach, wie schön ist doch dieser Welt. Ja, im Schnee, Walzer tanzen wir, du mit mir und ich mit dir. Ja, im Schnee, Walzer tanzen wir, seit dieser Zeit war gehörter ist immer dir. Wenn das Herz aus langsam fällt und der Winter rein zu hält, kommt für uns die schöne Zeit. Ja, so ist es auch noch heut. Wenn der Winter damals war für uns zwei so wunderbar, ja, du weißt, es ist kein Scherz, denn des Himmels ergab dein Herz. Ja, im Schnee, Walzer tanzen wir, du mit mir und ich mit dir. Ja, im tanzen wir, seit dieser Zeit war gehörig ist immer dir. Ja, im Schnee, Walzer tanzen wir, du mit mir und ich mit dir. Ja, im Schnee, Walzer tanzen wir, seit dieser Zeit war gehörig ist immer dir. Ja, im Schnee, Walzer tanzen wir, seit dieser Zeit war gehörig.